drinking ein Bier, King Ken Nudeln. You're drinking ein Bier, Semmeln Knödeln. Habt ihr einen Käse in der Flasche? Semmeln Knödeln. You're drinking ein Bier, Kartoffeln Nudeln. You're drinking ein Bier, King Ken Nudeln. You're drinking ein Bier, Semmeln Knödeln.

service structure and pad of all non-operational personnel for connection of the destruct package. Strong. gonna make you move. The time is right, get in the groove. Move your way. Feel it, baby. then rock, pop, rock, bomb, pop, pop, then rock, pop, rock, bomb, pop, then rock, pop, rock, bomb, pop, pop, then rock. Canal 2. We'll be right back. Welcome to the Piranha Music Bar. Dancer, web.